Wie in Paris am 21. September 1792 König Ludwig XVI. Sofort entthront wurde, als die Schandtat des Verräters Bruder Herzogs von Braunschweig bei Valmy bekannt wurde, so fühlten sich schon am 15. Juli die unsichtbaren Väter so sicher, dass sie sofort in den ersten Nachtstunden des Jahwehtages, dem 16.07.1918, Quersumme 4 mal 15, der Tag ist für Verbrechen besonders geeignet, die unglückliche Zarenfamilie von jüdischen Brüdern der Schwarzen Logen, die ganz in schwarze Lederhemden gekleidet waren, in bestialischer Weise ermorden ließen. Damit erfüllte sich das Mordurteil, das zynisch auf einer Ansichtspostkarte im Jahre 1914 von Juden in Europa als Ritualmord angekündigt worden war. Mit Hilfe der tschechischen Truppen und unterstützt durch freimaurerischen Verrat bei allen Unternehmungen der weißen Truppe, die ja nur den Zweck hatten, neues Russenblut fließen zu lassen, gelang es den unsichtbaren Vätern, in furchtbarem Wüten Herr der Russen zu werden und die fleischgewordene Idee der Freimaurerei blutig durchzuführen und Russland entsprechend der Voraussage vom Jahwehtage, dem 25.12.1890, in eine Wüste zu verwandeln. Das Blut von 20 Millionen Russen machte den Boden Russlands unfruchtbar. Für die Freiheit der Tschechen hatten die Russen sich im Weltkriege auf die Schlachtbank führen lassen, jetzt schlachteten die Tschechen die freien Russen für den Juden. Auch die Lüge der panslawistischen Idee wurde vor der Weltgeschichte nun als Freimaurerbetrug blutig enthüllt. Auch die Deutschen sollten in ähnlicher Weise zur Schächtung geführt werden. Es verlosch von nun an auf einmal, wie auf Kommando, das Geschwätze von einem Verständigungsfrieden. Die unsichtbaren Väter konnten offener mit ihren wahren Kriegszielen hervortreten, die nur noch die vollständige staatliche Vernichtung der vier Bundstaaten und das Brechen der deutschen Kraft zum Zwecke hatten. Soweit meine Ermittlungen geführt haben, hat im Sommer 1918 eine Zusammenkunft von Vertretern der freimaurerischen Großmächte in den vier Bundstaaten in Berlin stattgefunden. Über die Beratung selbst war nichts zu erfahren, doch ist aus der Teilnahme von Vertretern der symbolischen Großloge in Ungarn mit unfehlbarer Sicherheit zu folgern, dass diese Besprechungen sich nur allein in der Richtung der bekannten jüdisch-freimaurerischen Ziele bewegten. Doch hat diese symbolische Großloge Ungarns sich dahin ausgesprochen, dass die Freimaurerei das Judentum fördern müsse und sich der Deutsche Großlogenbund mit dieser ungarischen Freimaurerei solidarisch erklärt. Ebenfalls hielt die Freimaurerei in Deutschland bei der Gestaltung der Kriegslage die Zeit auch für gekommen, jetzt für die Gestaltung der Zustände im Innern Deutschland die Nutzanwendung zu ziehen, da ja mancherlei Vorgänge und Erscheinungen auf politischem Gebiet sich in Deutschland gezeigt hätten, denen auch die große Mehrheit unseres Volkes als nicht zeitgemäß gegenübersteht. Zeitgemäß war für die Freimaurerei stets die Auslieferung der Völker an die Judenherrschaft, Durchbrechen des völkischen Willens in jeder Form, in Deutschland die Arbeit gegen Kaiser und Reich, in der Stille unter Anwendung nicht unbedeutender Mittel. Die Zeit der Erfüllung ihrer menschenfreundlichen Aufgaben, die Krönung ihrer stillen Arbeit durch Steigerung des religiösen Eifers, mit dem die Freimaurer der Arbeit bisher stets obgelegen hatte, war gekommen. Mit verhaltenen religiösen Fanatismus wurde sie nun getan und die Deutschen bearbeitet. Mitte September brach Bulgarien an der Front und im Inneren zusammen. Die Mitarbeiter der unsichtbaren Väter in Bulgarien, gruppiert um den Vertreter der Vereinigten Staaten in Sofia und in Verbindung stehend mit dem Hauptquartier der Feindstaaten in Mazedonien, hatte leichte Arbeit in Heer und Front, nachdem die Hoffnung auf den endlichen Sieg der Deutschen im August geschwunden war. Mit Bulgarien geriet auch die Türkei in die Gewalt der unsichtbaren Väter. Während sich eine neue militärische Front in Serbien bildete, regten sich ungestüm die Brüder Freimaurer und ihre Mitarbeiter in Österreich-Ungarn und drängten auf Zerfall der Doppelmonarchie. Ungarn hatte schon den ganzen Krieg und besonders die Verpflegungslage Österreichs benutzt, um seine Selbstständigkeit weiter herauszuarbeiten. Auch Rumänien trat jetzt wieder als kriegführende Macht auf. Ende September 1918 hatten sich in Berlin die Verhältnisse so gestaltet, dass die unsichtbaren Väter auf Durchführung ihrer Pläne drangen. In der Woche vom 23. bis 28. September wurden in Berlin die entscheidenden Erschließungen von Juden, Jesuiten und Freimaurern gefasst. Am Jahwehtage 29.09. sollte im großen Hauptquartier in Spaa die Revolution von oben durchgeführt werden. Die Quersumme ist 5 mal 15, der Tag war vorsichtig gewählt. Der Kaiser sollte seiner Macht entkleidet, mit Friedensverhandlung sollte begonnen und Waffenstillstand geschlossen werden. Ich nenne von den Beteiligten nur die Namen Erzberger, Vizekanzler von Payer, Scheidemann, der Staatssekretär des Auswärtigen von Hinze, mit dessen Verhalten die unsichtbaren Väter ganz besonders zufrieden sein werden. Graf Hertling wusste nichts von dieser Verschwörung. Bruder Prinz Max von Baden erschien in der Nähe Berlins, um sich für die Übernahme des Postens als Reichskanzler bereitzuhalten, vielleicht um von hier aus, wie 1910 freimaurerisch bestimmt war, den höheren Posten als Reichspräsident zu erhalten. Unabhängig und ohne Kenntnis dieser Ereignisse fasste die oberste Heeresleitung am 28. September in klarem Verantwortungsgefühl gegenüber Kaiser, Volk und Heer den Entschluss, dem Kaiser und dem Reichskanzler ein Friedens- und Waffenstillstandsangebot als notwendig zu erklären. Wenn ich meine Gedanken auf jenen Tag lenke, so fällt mir heute auf, dass gerade in jenen Tagen im großen Hauptquartier sehr viel von einem Waffenstillstand gesprochen wurde, wie es an sich auch natürlich ist. Wie sich aber dieser Entschluss der obersten Heeresleitung in dem Gedankengang des Roten Propheten, also Rathenau, widerspiegelt, geht aus seinen Worten hervor, die er wenige Wochen nach der gelungenen Juden- und Freimaurerrevolution in Gegenwart Bruder Eisners gesprochen hat. Zitat: Es ist uns noch im letzten Augenblick gelungen, alle Schuld auf Ludendorff zu werfen. Zitat Ende. Der Entschluss zu dem Friedens- und Waffenstillstandsangebot wurde am 29. September vom Kaiser bestätigt. Herrn von Hinze gelang es, die Revolution von oben bei ihm durchzusetzen. Graf von Hertling legte sein Amt als Reichskanzler nieder. Prinz Max von Baden wurde Reichskanzler. Die Brüder Freimaurer und Jesuiten aller Schattierungen bildeten sein Kabinett, das sogenannte Kriegskabinett, das allein seine Aufgabe darin zu sehen schien, den Kaiser zunächst seiner Macht zu entkleiden, ihn dann zu entthronen und Deutschland wehr- und waffenlos dem Feinde auszuliefern, so wie es der Jude wünschte. Die Rede des Bruders Prinz Max von Baden, entworfen von seinem Privatsekretär, dem Juden- und Melbris-Bruder Hahn, am 5. Oktober, einem Jahwehtage, sagte richtig, dass es für Deutschland um Tod und Leben ging, nur wählten Prinz Max von Baden und Jude Hahn für die Deutschen den Tod. Die erste Note an Wilson war sonderbarerweise einen Tag in der Schweiz liegen geblieben, damit sie ja an einem Jahwehtage, dem 5.10.1918, vor Wilsons Ohren käme. So wollen es gewiss die Gepflogenheiten der hohen Politik. Die Quersumme vom 5.10.1918 ist 25, also Jahweh besonders genehm. Der 4.10.1918 war ausnahmsweise kein Jahwehtag. An diesem mussten also die politischen Geschäfte ruhen. Dieses Ruhen der Telegramme in der Schweiz nimmt sich gegenüber meinem angeblichen Drängen besonders eigenartig aus.